Abschnitt 20 aus Bauern-ABC. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Sonja. Bauern-ABC. Von Franz, Graf von Poggi. U. Wenn wir in der stillen Stube sitzen, ist das oft nichts, was sich regt, als das Tick-Tack der Uhr. Und schauen wir bisweilen nach, so ist der Zeiger wieder um ein Stündlein vorgerückt, und wir machen uns weiter nicht viel daraus, als dass wir uns sagen, jetzt ist Essens- oder Schlafenszeit. Derweilen aber geht's auch in uns selbst ähnlich zu. Unser Herz schlägt seinen Tick-Tack, und unser Lebenszeiger rückt vor und vor, bis er endlich auf einer Stunde stillsteht und das Werk, so unser lieber Herrgott aufgezogen hat, abgelaufen ist. Die Räder sind alle gebrochen, die Unruh, wie's die Uhrmacher heißen, ist kaputt, das Schlagwerk ist auch hin und es ist aus mit uns. Wenn wir dies bisweilen bedächten, allwo wir auf die Uhr sehen, wär's auch nicht übel. Wir würden oft bedachtsamer mit uns selbst umgehen und nicht so in den Tag hineinleben, um die kostbare Maschinerie nicht vorzeitig abzunutzen, und würden in Überlegung nehmen, dass unser letztes Stündlein plötzlich da sein kann, ehe wir's uns versehen, und wir leben und sterben hierzuland nur einmal, was übrigens längst bekannt ist. Hörst du Stund um Stunde schlagen, siehst du auf das Zifferblatt, magst du dir wohl selber sagen, einmal wird das Uhrwerk matt. Sollst dich aber dabei fragen, welche von den Stunden mein, wird die letzte einmal schlagen, wann das Herz gebrochen sein? Wenn du dies bedenkst zuweilen, wirst du danach richten dich, dass die Lebensräder eilen, schien's auch, dass die Zeit nur schlich. Jedes Stündlein ist gemessen, jedes Stündlein nur geschenkt, darum handle nie vermessen, denk an den, der's Uhrwerk lenkt. Denn du weißt nicht, wann sein Wille hemmet deiner Räder Lauf, heißt den Zeiger stehen stille, wann der Pendelschlag hört auf. Die Uhren sollen eine uralte Erfindung sein und haben schon die Mönche frühester Zeit dergleichen in den Klöstern fabriziert. Freilich mag's anfänglich ein ziemlich mangelhaft Machwerk gewesen sein, wie denn alle menschliche Schöpfung erst allmählig die Vollkommenheit erreicht hat, die wir in unseren Zeiten an so vielem bewundern. Denkt nur an die Schießgewehre, die anfänglich mit Lunten abgebrannt wurden, dann erst Ratschlösser bekamen und Steinfeuer und endlich jetzt dies höllische Feuer bei allem Wetter mit den Kapseln abgeblitzt werden. Der Verlauf hat weit über 300 Jahre gedauert. Mit dem Uhrwerk mag's noch weiter her sein, und hat man jetzt Uhren, welche vornehme Damen zu tragen pflegen, die nicht größer sind als ein Sechser, und gehen doch auf die Minute mit ihrer Spinnwebmaschinerie. Schon Kaiser Karl der Große soll im Jahre 807, also vor mehr als 1000 Jahren, von dem Regenten Persiens eine Uhr zum Präsent bekommen haben, woran Glocken geläutet und allerhand Reiter und andere Männlein sich nach Ablauf der Stunden produziert haben. Diese Uhr soll durch Wasser getrieben worden sein. Eine Vervollkommnung der Uhren schreibt man dem Papst Silvester II. Zu, welcher im Jahre 1003 starb. Im 12. Jahrhundert fanden sich hier und da in Klöstern schon Uhren mit Radwerk und Glockenschlag. Im 14. Jahrhundert aber hat Heinrich de Vic, ein Deutscher, für König Karl V. von Frankreich eine große Turmuhr fabriziert. So ging's denn immer künstlicher und feiner her, bis man endlich im 17. Jahrhundert auf die Sackuhren kam, die zuerst in Eierform zu Nürnberg gemacht wurden, weshalb man sie auch Nürnberger Eier nannte. Kurz, an den Uhren sehen wir wieder, welcher Geschicklichkeit Geist und Hände des Menschen fähig sind, wobei wir aber doch vor allem des Ur- und Erzuhrmachers, so da ist unser lieber Herrgott, dankbar gedenken sollen, dass er den Menschen also begabt hat. Zu höchster Bewunderung muss uns aber die Betrachtung des ganzen Weltbaues hinreißen, selbst welcher also regelmäßig von Anbeginn seinen Gang geht und stößt kein Stern an den anderen an. Während doch die Menschen nicht selten mit den Köpfen aneinander rennen, geht alles seinen gewiesenen Weg und wechseln die Jahreszeiten regelmäßig ab, blühen Blumen und Bäume zur rechten Zeit und regnet und schneit am rechten Ort und scheint die Sonne wieder. Kurz, das ist freilich ein Uhrwerk sondergleichen. Und doch hat es sogenannte Gelehrte, waren freilich Gelehrte, das heißt leere Köpfe, gegeben und gibt leider deren noch, die herausstudieren und auch anderen weismachen wollten, das große, unendlich wunderbare Uhrwerk, die Welt, sei nur aus sich und durch sich selbst entstanden und habe keinen Schöpfer. Diese Narrheit ist der sogenannte Atheismus, das heißt, diese unseligen Studierten haben an keinen Gott geglaubt, sondern nur an ihre einfältige Nasenweisheit, und das führt uns denn darauf, dass der Mensch eben mit den göttlichen Geschenken, die er hat, in allen Fähigkeiten, etwas zu erfinden oder auszustudieren, doch in seinem Hochmute weit ab seitwärts kommen kann, und dass es gewisse Grenzen des Wissens gibt, die uns Gott selbst gesetzt hat, über die kein menschlicher Geist hinaus kann, solange er auf Erden lebt. Aber eben deshalb hat uns der Schöpfer die christliche Offenbarung geschickt, damit wir in der Demut bleiben und weiterdringen zu wollen, uns nicht vermessen, als uns von Haus aus zugehört. Also, Uhrmacher, bleib bei deinen Uhren und lass dir nicht etwa einfallen, höher hinaus und hinein zu pfuschen, und Schuster, bleib bei deinem Leisten. Den lieben Englein und Heiligen kannst du doch keine Stiefel anmessen, und die Herren Studierten und Gelehrten sollen auch bedenken, dass der liebe Herrgott sich denn doch einiges vorbehalten hat von seiner Kunst und Wissenschaft, und sie wohl forschen mögen, denn die rechte Kenntnis kann ja nur nützlich sein, wie die wahre Bildung, aber sie sollen es in Demut vor dem tun, der sie selbst erschaffen hat und dem sie all ihre Weisheit zu danken haben. Hat ja doch noch keiner von ihnen ein Körnlein fabrizieren können, aus dem ein Halm wächst. Ende von Abschnitt 20.